بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe von 200 Fragen und Antworten in Aqida. Wir sind bei der Frage Nummer 91. Was ist der Beweis für die Unterschiede in der Gesetzgebung der Gesandten in Bezug auf Halal und Haram? Also, wo gibt es einen Beweis, dass die Gesetzgebungen unterschiedlich sind, wobei doch die Kernbotschaft die gleiche war? Er sagt hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Ein Gesetz. Und dann deutlich, also im Arabischen heißt es, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Schir'atan, die Gesetzergebung, Minhaja, die Art und Weise. Und da sagt er, wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht, aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe, so wetteifert nach den guten Dingen. Und Ibn Abbas, der Tarjuman im Koran, derjenige, der den Koran inshallah am besten versteht, sagte, Gesetz und einen deutlichen Weg bedeutet, ja, diese Shir'ata wa Minhaja, bedeutet der Weg und die Sunna. Der Weg und die Sunna. Dasselbe haben auch Mujahid, Ikrima, Al-Hasan al-Basri, Qatada, Al-Dahaq, Al-Suddi, Abu Ishaq, Al-Sabi gesagt. Alles Tafsir gelehrt und auch andere Gelehrten natürlich mit enthalten, wie Al-Hasan al-Basri war nicht nur Tafsir gelehrt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, wir Propheten sind Brüder väterlicherseits und unsere Religion ist eine. Also der Tawhid ist ein, haben wir die gleiche Religion, aber wir haben unterschiedliche Mütter, das heißt, wir haben unterschiedliche Gesetzgebungen. Und der Prophet also meint hier, sagt er, damit den Tawhid mit Allah alle Gesandten und Propheten gesandt hat und die in allen seinen Büchern offenbart wurden. Aber die Gesetze sind verschieden in Bezug auf Befehle und Verbote, also auf Haram und Halal. Und Allah sagt, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und das hatten wir schon erwähnt. Das heißt, die Propheten kommen alle mit der gleichen Botschaft, aber deren Gesetzgebung sind anders. Das kann sein, dass in den Völkern früher zum Beispiel Zinsen erlaubt war, später dann Haram wurde oder andersrum. Sachen, die jetzt Haram sind, waren damals Halal. Das sind Gesetzgebungen, die je nach Prophet und je nach Gesetzgebung sich unterscheiden können natürlich. Und da bringt ihr die Beweise dazu. Ich denke, das ist genügend ausreichend bezüglich dieser Frage. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.